so nett und besuche deine Ho immer pünktlich. Du bist zwar kein Künstler, Alter, aber dafür künstlich. Du nimmst kein Schimpfwort, aber nen Schwanz in den Mund. Mein Tape wird nicht in Autos, sondern in Panzern gepumpt. Du Turnierrapper bringst euch Real Talk voll die miese Runde, doch bist schwul, denn du hast eine gepierste Zunge. Du findest Trailer Park lustig und Haftbefehl scheiße. Das sollte als Punchline schon reichen, du schwuler Punk. Bist jetzt wutentbrannt, denn du hast nicht tight gerappt, dafür gut getanzt. Du Popmusikhörer meinst, du seist voll der Rapper, doch erst beim Schwulpornos gucken, David Guetta. Du bist eine Nutte, ich ramm dir Messer in die Möse. Tagsüber bin ich nett, doch nachts fang ich an zu töten. Wag es nicht, mich zu fragen, den Part umzuändern. Ich töt jeden bei deinem schwulen Radiosender. Du bist eine Nutte, ich ramm dir Messer in die Möse. Tagsüber bin ich nett, doch nachts fang ich an zu töten. Wag es nicht, mich zu fragen, den Part umzuändern. Ich töt jeden bei deinem schwulen Radiosender. Überschätz dich nicht, Bitch, denn textlich bist du schwach. Da ist mir ganz egal, wie viele Reimsilben du hast. Du willst auf die Stage, weil du wirklich jeden dort zerlegst. Aber stolperst auf dem Weg über die Baggy, die du trägst. Rap über Gefühle, das zeigt, du bist so ein Spaß, dass ich als Kind öfters die Bravo geholt hat. Commerz-MCs sind wack, ich verkaufe meine Scheiße nicht. Ich beklau meine Fans und merk dann, dass sie auch pleite sind. Ich brauch keine Gimmicks, kein Rauschen in meinen Tracks. Sie rauschen trotzdem, denn mein Headset ist so schlecht. Rap über Partys, doch mir ist egal, wie viel Pep du sniffst. Deine Crew erklärt Kollege Texte auf Rap Genius. Du bist so lustig, doch klaust deine Pointen nicht von MCs, sondern Comedians aus den Staaten, dich im Battle zu zerficken. Guck, wie einfach es ist, denn ich hab mehr Punches in dem Text als du Reimsilben, Bitch. Du sagst, ich bin kein MC, weil ich keine Texte auf Papier schreibe, doch hältst die Luft, dann strangulier ich dich mit ner Klavierseite. Fotze, du meinst ernsthaft, du wärst der King, doch hängst nur an der Baumkrone dank meinem Strick. Du bist eine Nutte, ich ramm dir Messer in die Möse. Tagsüber bin ich nett, doch nachts fang ich an zu töten. Wag es nicht, mich zu fragen, den Part umzuändern. Ich töt jeden bei deinem schwulen Radiosender. Du bist eine Nutte, ich ramm dir Messer in die Möse. Tagsüber bin ich nett, doch nachts fang ich an zu töten. Wag es nicht, mich zu fragen, den Part umzuändern. Ich töt jeden bei deinem schwulen Radiosender.